Boys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und mit dem Martin. Ja, nein. Hallo. Und mit dem Marcel. Hallo. Momentan geraten Reihenfolgen ja eh sehr durcheinander. Ja. Wenn man zum Beispiel nach Utah blickt. Nach Utah? Ja, da gibt's jetzt eine Wahlumfrage, eine neue, wo Hillary auf dem dritten Platz ist und Trump auf dem zweiten. Nice. Und McMullen den Start kriegen würde, was sehr außergewöhnlich ist. Was ja die wenigsten wissen, Utah hat den gleichnamigen Beutel entdeckt. Okay, ich werde später fragen, was der Witz am Witz ist. Das war ein Wortwitz, ein Wortspiel. Das war nur ganz schlimm eigentlich. Homonyme. Ja. Aber die US-Wahl beschäftigt uns nach wie vor. Die Debatten haben wir jetzt hinter uns seit heute, Gott sei Dank. Ja. Naja, mal sehen. Ich bin nicht traurig, dass ich sie nicht gesehen habe. Ja, es war nicht sehr sehenswert. Ja, es war viel Wiederholung. Ja. Das Interessanteste war, dass Donald Trump angedeutet hat, dass er das Wahlergebnis nicht respektieren möchte. Ja. Nee, dass er nicht sagt, ob er das Wahlergebnis respektieren wird. Ja. Das wird dann noch eine Überraschung. Mal sehen. Well. Überrascht war ich auch, als ich die letzte Folge irgendwie in meine Software reingeladen habe, weil ich festgestellt habe, dass wir zwar in der Folge die ganze Zeit sagen, es wäre die Folge 269, es war aber die Folge 268. Und ich habe nur in, es gab da Probleme, TM und jetzt sind wir tatsächlich bei der Folge 269 angekommen. Genau, und um die Verwirrung komplett zu machen, habe ich einen Zahlenfakt rausgesucht, der das widerspiegelt und auch noch thematisch passt. Nämlich die Londoner U-Bahn hat laut eines Artikels auf einem Reiseweblog, also dem Reiseweblog.com, 268 Stationen. Wir haben zwar die Folge 269, aber ich komme gleich dazu, wie wir auf 269 kommen. Hm. Die Wikipedia informiert uns, dass die Londoner U-Bahn 2008 das letzte Mal 268 Stationen hatte und jetzt 290 hat. Hm. Und in der Mitte sind wir jetzt gerade angekommen bei der 269. Nice. 270, ach, jetzt bin ich total durcheinander. 270 hat, nicht 290. 270 was ich ja in diesem Kontext jetzt total bedauerlich finde, ist, wenn ich gewusst hätte, dass es in dieser Sendung tatsächlich um die Londoner U-Bahn geht, dann hätte ich nicht vor zwei oder drei Folgen den wunderbaren Alle Tube-Stationen-Song schon verbraten als Rausschmeißer. Ja, aber und nun, zur U-Bahn kommen wir dann zum Schluss auch nochmal zurück. Genau. Vorerst kommen wir erstmal zu den Neuigkeiten und sie sind erfreulich und unerfreulich und wir fangen mit den unerfreulichen an. Es ist schon ein bisschen Weilchen her, weil letzte Woche sind wir ausgefallen, aber es gab ja diese Geschichte mit Dash, dem Programm, mit dem man in Dokumentationen suchen und nachschlagen kann, das aus dem Mac App Store rausgeflogen ist unter komischen Umständen. Und aus dem iOS Store, also das Programm gab's auch für iOS. Ja. Beim Mac App Store ist es ja so, dass es nicht ganz so schlimm ist, weil jeder kann ja auch immer noch Mac Apps außerhalb des Stores vertreiben. Ja, das ist halt nur ein bisschen ärgerlich für die Leute, die es halt im Mac App Store gekauft haben. Ja, die kriegen das aber jetzt auch so. Ja, aber es ist halt trotzdem sehr ärgerlich. Also dann ist es halt ärgerlich für den Verkäufer, weil der sich überlegen muss, wie er diese Verkäufe irgendwie von A nach B migriert. In diesem Fall, insgesamt ist es ärgerlich, wenn man eine nützliche App hat, die dann aus dem Store genommen wird. Genau. Und in jedem Fall war die ganze Geschichte sehr ärgerlich, weil, wie sich dann rausstellte, anfangs hieß es, Apple hätte festgestellt, dass der Entwickler irgendwie in Review Fraud verwickelt gewesen wäre. Deswegen ist diese App dann aus dem App Store rausgeflogen, weil der Entwickler-Account dicht gemacht wurde. Genau. Ja. Und dann über diverse Blogposts des Entwicklers und öffentliche Äußerungen von Apple über den Entwickler, was ich irgendwie auch sehr seltsam fand aus Apple-Sicht, stellte sich dann langsam raus, nee, es war nicht der Entwickler selbst, sondern es war ein Account, der mit den der Kreditkarte des Entwicklers und auch Testdevices des Entwicklers irgendwie hantierte und bezahlt wurde und deswegen in Apples interner Fraud Detection Software gelinkt war mit dem anderen Entwickler-Account, dem der Dash veröffentlicht hat. Ja, also ich muss dazu sagen, mein allererster Entwickler-Account, der wurde auch von der Kreditkarte meines Bruders bezahlt, ja. Denn da hatte ich noch gar keine Kreditkarte. Ja. Es ist halt so, dass Kreditkarten nicht so weit verbreitet sind wie in Amerika. Genau, der Dash-Entwickler kommt, glaube ich, aus Rumänien. Ja, ich glaube auch. Ich denke, da ist es mit den Kreditkarten ähnlich wie hierzulande. Also sind die jetzt nicht so verbreitet wie in Amerika. Insofern verwundert es dann auch nicht, wenn er dann sagt, ja, das wurde mit der Kreditkarte meiner Mutter irgendwie eröffnet. Und meine Mutter hat jetzt aber auch einen Entwickler-Account und die hat irgendwie da Unsinn mitgemacht. Ja, also keine Ahnung, inwieweit man das jetzt irgendwie hinterfragen will oder glauben will, dass da ein anderer Entwickler quasi, dass die Mutter war, ja. Das ist meines Erachtens auch gar nicht wichtig an der Geschichte. Was ich echt fragwürdig finde, ist, warum Apple irgendwie da Accounts verlinkt, dann aber nur einen dieser Accounts anschreibt und dem Ultimatums setzt und dann aber beide Accounts zumacht. Was hier definitiv schiefgelaufen ist, ist, wenn Apple wirklich davon ausgeht, dass die beiden Accounts was miteinander zu tun haben, dann auch bitte beide Entwickler anschreiben und nicht nur einen davon. Ja, das ist auch das, was mich an der ganzen Sache insgesamt ein bisschen stört. Also ich muss sagen, ich bin zu weiten Strecken da schon auf der Seite von Apple. Weil die im Grunde, sie müssen was tun gegen Fraud und unstrittig ist ja, dass dieser andere Account irgendwie gekaufte Reviews oder sonst wie Fraud gemacht hat. Ja. Und wenn ich zwei Accounts, die verbunden sind und die Apple definiert es in diesem Telefonanruf, den der Entwickler von Dash so aufgenommen veröffentlicht hat. Apple definiert es als, wir sehen das dann als die gleiche Entity, also die gleiche Person mehr oder weniger. Wenn ich den Saft abdrehe, dann natürlich auf allen Accounts. Also dann mache ich natürlich alle Accounts dicht. So weit, so gut. Aber da ist nämlich der eine Punkt, wo ich Apple halt echt nicht im Recht sehe, dann hätten sie alle notifizieren müssen, weil ja. Wir versuchen seit Jahren, den vor den fraudulent Reviews zu warnen, den anderen Account, und jetzt haben wir den letzten Schritt getan und machen den Account dicht. Alles schön und gut. Das klingt nach einem normalen so Eskalationsprozess. Wir sagen dir, nimm die bösen Reviews weg. Du machst was Unerlaubtes. Wenn du es doch lässt, dann drehen wir dir den Saft ab. Alles okay. Aber dieser Kollateralschaden, dass es dann den Dash-Entwickler mit erwischt, ohne dass der was davon weiß, das ist der eine Punkt, den ich nicht in Ordnung finde. Ja. Also ich würde sogar so weit gehen, ich fände es schon gut, wenn Apple dir sagt, hey, du hast dich hier mit dieser ID eingeloggt, folgende Accounts sind verbunden. Ja. Das ist nämlich auch so eine Geschichte, die jetzt ich auch aus persönlicher Sicht einfach für mich sehe, ist, ich habe keine Ahnung, welche Accounts potenziell mit dem Cody Monkeys Account verbunden sind. Also wir haben gerade. Nehmen wir ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Ich habe ja auch einen eigenen Account, der nicht mit den Coding Monkeys zu tun hat, aber natürlich haben wir viele Testgeräte, die in beiden Accounts registriert sind. Ja, zum Beispiel. Ja. Ich meine, aus der Zeit, als es noch kein Testflight gab, haben wir auch diverse Testgeräte von irgendwelchen Leuten, die wir flüchtig aus dem Internet kennen, einfach nur um denen eine Beta schicken zu können damals. Keine Ahnung, was mit diesen Geräten passiert, ob die jetzt irgendwie auch Entwickler-Accounts haben und irgendwie verlinkt mit uns sind. Ja, also das ist so ein bisschen so, da ist man als Entwickler so ein bisschen, trägt sich mit Sorge, weil wenn morgen irgendwie der Cody Monkeys Account zu ist, dann ja, dann können wir auch wenig machen. An der Stelle finde ich allerdings, das ist nur eine Komponente von einem Prozess, der sowieso komplett undurchsichtig ist. Also das ist so, wir haben einen Blick in eine Maschinerie, eine Blackbox gewonnen, von der wir nichts wissen. Wir sehen da ein Zahnrad, das dreht sich und wir sehen den Rest nicht. Also, naja, aber wir sehen halt zumindest, dass es hier einen Vektor gibt, der uns auch treffen könnte. Potenziell. Klar. Aber wir kennen nicht die ganzen anderen. Also, was ich damit sagen will, ist, ich würde mir nicht konkret um diesen Punkt Sorgen machen. Also klar kann man jetzt fordern, legt es offen, welche Accounts verlinkt sind und so weiter. Macht es explizit. Ich weiß gar nicht, ob die das so explizit haben. Schlimmer finde ich, dass dieser Prozess so intransparent ist. Und das ist das, was mich auf einer abstrakteren Ebene total nervt. Es hat mal wieder dieses Medienechos bedurft und dieses ich versuche jetzt gerade ein Synonym für Aufschrei zu finden. Dieses Aufruhrs auf Twitter, dass Phil Schiller rangeht ans Telefon und dass Phil Schiller dann sagt, ja, ich habe mal mit den Fraud-Leuten geredet, die haben gesagt, da ist Fraud und deswegen haben wir abgestellt. Aber davor, es gibt keinen Appeals-Prozess, du kannst nicht fragen, was ist passiert, dir wird einfach der Saft abgedreht. Und ja, sie sagen, sie haben zigmal vorgewarnt, aber die Erfahrung sagt halt was anderes. Die Erfahrung sagt halt, Apps verschwinden einfach, Accounts verschwinden einfach, Accounts werden einfach blockiert und die Erklärung wird manchmal nachgeliefert und manchmal nicht. Ja. Und das ist halt das, was mich an diesem ganzen Prozess so nervt, dass der einfach der ist intransparent und friss oder stirb. Das hat natürlich auch Vorteile. Also ja, die kritische Komponente sehe ich, man muss wahrscheinlich einen Blogpost schreiben, damit sich alle darüber aufregen, damit du überhaupt eine Handhabe hast. Auf der anderen Seite, dass Apple da einfach die komplette Hoheit hat und nicht die Regeln ganz genau festlegt, hat natürlich den Vorteil, dass sie von Einzelfall zu Einzelfall einfach entscheiden können. Und was man jetzt auch an der Geschichte sehen muss, sie versuchen schon vernünftig zu entscheiden. Und das hat man ja auch bei fast allen Aufruhrsituationen in der Vergangenheit gesehen, dass es dann meistens irgendwie gelöst wurde. Was mir an der Sache so ein bisschen bitter aufstößt, ist halt das Gefühl, dass ich auch gerade bei dem Telefonat irgendwie gewinne, dass es aus Apple-Sicht nicht darum geht, korrekt zu handeln, sondern Schadensbegrenzung in Sachen PR zu betreiben. Ja, also es wird nicht zugestanden, ja, wir haben einen Fehler gemacht im Sinne von, wir haben nicht beide Entwickler-Accounts notifiziert, dass da was schiefläuft über Jahre hinweg und haben so lange eskaliert mit dem einen, bis wir dann beide zugemacht haben, sondern einfach, es geht nur darum zu sagen, du schreibst es in einem Blogpost und wir haben in dem Blogpost schreibst du bitte, dass wir keinen Fehler gemacht haben und wir haben das jetzt geklärt und alles ist wieder gut und wir sind die Netten und das hat sich alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und so diese Forderung heraus, die halt erstens nicht stimmt, weil meines Erachtens ist es halt echt ein Fehler, wenn du nur einen von beiden Accounts kontaktierst die ganze Zeit. Und aus der zweiten Sicht halt heraus so dieses es geht uns gar nicht darum, dass es hier irgendwie gerecht zugeht, sondern es geht uns darum, Gesicht zu wahren öffentlich. Das wirkt für mich schon nicht sehr nett. Ja. Auf der anderen Seite, ich war schon sehr verblüfft, dass jetzt keine Einigung zustande gekommen ist. Und, ja. Das ist unklug von dem App-Entwickler, von dem Capelli, also dass der... Naja, aber was ist da unklug? Also er hat ja angeblich diesen Blogpost zur Verfügung gestellt und den Draft geschrieben und dann wurde aber trotzdem, dann passierte trotzdem nichts. Also da steht halt jetzt wieder Wort gegen Wort. Apple hat sich ja dazu nicht mehr geäußert, glaube ich. Und der Entwickler sagt, ich habe den Blogpost als Draft geschickt und ich habe nichts mehr gehört von Apple. Okay. Also es war auf jeden Fall nicht hilfreich, diesen letzten Blogpost mit der Tonaufnahme zu veröffentlichen, um die Situation irgendwie noch zu lösen. Ja, also ja, das mag sein, aber ich denke, der war halt dann auch irgendwie so am Ende seiner Handlungs... also das ist ja schon passiert, nachdem irgendwie das fix war. Das glaube ich nicht, dass das fix war. Also... Naja, schwer zu sagen. Schwer zu sagen, ich würde da auch jetzt keinen, Also ich würde mich nicht entscheiden können und sagen, der eine hat alles richtig gemacht und der andere nicht. Ich setze halt an Apple schon einen anderen Maßstab an als an einen App-Entwickler aus ja. Irgendwo. Klar. Ja. Also. Aber ich habe jetzt hier mal den Draft von ihm. Der hat den auch veröffentlicht, seinen Blogpost-Draft. Und es ist halt. Also der fängt an mit dem Satz: Apple contacted me and told me my account will be reactivated. My account wasn't involved with ratings or review fraud. Geht's weiter. Und das ist halt so, er hat den so geschrieben, gerade so irgendwie das auch drin, was Apple gerne hören wollte, aber Hauptsache seine Seite. Ja. Ich glaube, Apple wollte kein Schuldeingeständnis. Apple wollte so, honest mistake, Apple bringt es gerade in Ordnung hören. Ja, also ich denke, wenn Apple da konkrete Vorstellungen gehabt hat, dann müsste man gerade mit einem Nicht-Native-Speaker die auch klarer klären. So, das kommt ja da noch oben drauf aus meiner Sicht. Dass es hier irgendwie um Nuancen geht, Und naja, also ich weiß nicht, wie ich in diesem Fall Apples Vorgehen rechtfertigen soll, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich muss sagen, also so wie sich Apple in dem konkreten Fall verhält, kann ich nachvollziehen. Also so klar ist es Schadensbegrenzung, klar ist es so, wir haben nicht direkt was falsch gemacht, es war halt ein interner Prozess, der ist halt so und hat in dem Fall jemand erwischt, der zu Unrecht gesperrt wurde und deswegen entsperren wir ihn. So sollte die Message sein. Das finde ich verständlich. Und das ist so. Ich denke halt, als jemand, der Geschäftsbeziehungen mit Apple hat, stimmt mich das irgendwie nicht sehr, also macht mir das Sorge. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist, also, dass sie dir jederzeit den Saft abdrehen können, ist gruselig und komisch und macht halt so ein ungleiches Verhältnis. Aber wenn der den so geschrieben hätte, wie er ihn hätte schreiben sollen, dann wäre das so ein bisschen dieses, wir wahren das Gesicht auf beiden Seiten, bringen das wieder in Ordnung und es ist nichts gewesen. Also ich glaube, ich verstehe nicht, warum er auf diesem Hügel sterben will. Ja, also, ja gut. Ich weiß, man hat da auch nicht den Einblick drin. Mich lässt das Ganze auf jeden Fall mit einem bitteren Nachgeschmack zurück. Ja, in diesem Sinne, es gibt bald neue MacBook Pros. Hurra! Ja. nämlich die Einladungen sind verschickt seit gestern, glaube ich, für den 27. Oktober. Das ist dann wieder ein Donnerstag. Das heißt, das passiert wieder genau nachdem wir die Sendung aufgenommen haben, wahrscheinlich, wenn wir wieder am Donnerstag aufnehmen. So wie auch heute spannende Dinge passieren, nachdem wir aufgenommen haben, aber dazu später. Ja, und die Einladung ist schon sehr direkt, nämlich es steht Hello Again drauf und ja, dieses Hello ist ja irgendwie ikonisch für den originalen Macintosh und halt die Mac-Reihe an sich und dann darf man davon ausgehen, dass es neue Mac-Hardware gibt und die Notebooks sind da an erster Stelle. Ja, es gibt auch so den Rumor, dass sie jetzt dann nicht mehr Intel, sondern den Chip, der auch im iPhone drin ist, haben sollen. Ach, Bullshit. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Weißt du? Weißt du nicht? Nee. Also, das wäre, also, auf magische Art und Weise irgendwie jetzt da so eine Zwischentechnologie einführen und ohne den ganzen Entwicklern Bescheid zu sagen, magisch irgendwie den Intel-Chip emulieren, wie sie damals irgendwie für die Rosetta-Geschichte gemacht haben. Das glaube ich nicht. Also hängt zu viel technische Infrastruktur dran, als dass das jetzt mal einfach passieren würde, aus meiner Sicht. Naja, für iOS-Entwickler wäre das ja ganz nett, wenn der Simulator plötzlich nativ läuft. Na gut, aber dafür lief halt alles andere nicht mehr nativ. Ich weiß nicht, ob man das haben will. Also wir erinnern uns an die Rosetta-Zeiten zurück und so ganz schmerzfrei war das nicht. Nee. Also doch. Wenn man das mal vergleicht mit Mac OS X. Es waren erstaunlich wenig Schmerzen. War es schon schmerzfreier, fand ich. Wie mit Mac OS X? Ja, mit dem Schritt von OS 9 auf Mac OS X. Naja, gut. Also der war schmerzhaft. Oder auch den allerersten Schritt, den sie gemacht haben, von 68K auf Schieß mich tot. Ja gut, das ist jetzt aber... Das ist vor Urzeiten gewesen. Ja, willst du das Bein brechen oder willst du das amputieren? Also das ist schon, das sind schon zwei verschiedene Kategorien. Nein, ich glaube es auch nicht, weil das ist tatsächlich ein Schritt, der sehr groß ist und ich glaube besser vorbereitet wäre, als jetzt einfach durch so ein Oktober-Event. Ja, also wenn wir schon von Gerüchten sprechen wollen, die dann irgendwie nerven hinterher, ist ganz groß ja mit dabei, dass sie das MacBook auch wasserdicht machen wollen. Wir hatten ja gescherzt irgendwie letztens, dass das MacBook auch wasserdicht wird und deswegen keine Ports mehr hat, aber so ganz Scherz war es übrigens nicht, weil die Rumors, dass die USB-Ports in traditioneller Form nicht mehr an dem Gerät sind, die geistern rum. Es soll dann nur noch USB-C geben. Und das heißt, man braucht irgendwie für alles einen Adapter. Nun ja. Ja, also das ist so jetzt das erste Mal, dass ich mich über diese Anschlussänderung bei Apple ärgere. Normalerweise begrüße ich das ja und sage, okay, das tut dann ein bisschen weh. Man gewöhnt sich dann dran. Und zwar jetzt gar nicht, dass sie da USB-C einbauen, sondern dass ich jetzt meine bescheuerten iPhone-Kopfhörer nirgendwo sonst anstecken kann. Und das nervt mich wirklich. Also, ja. dass die jetzt auch an den neuen MacBooks nicht betrieben werden können wahrscheinlich. Ja, das ist schon schlimm. Das finde ich ärgerlich. Ja. Indeed, indeed. Also ich hätte mir da tatsächlich einen Lightning-Port gewünscht. Naja, vielleicht gibt es statt USB-C nur noch Lightning-Ports. Es wäre doch mal schön, wenn man es einfach so einen Adapter machen, so einen Steckernorm machen würde, die universell für viele verschiedene Geräte gehen würde. So einen universellen Bus. Universellen seriellen Bus. Ja, meinetwegen universellen seriellen Bus, wo du alle Geräte anhängen kannst. Aber ich finde, der sollte ein C im Namen sein. Ja. Okay, ja. Ja. Finde ich gut. Dann die OLED-Leiste ist wahrscheinlich schon gebonkt. Ja, die ist wahrscheinlich gebonkt. Meinst du? So tot gerumort worden. Meinst du? Dann sage ich die, dann wette ich dagegen. Ich sage, es gibt keine OLED-Leiste. Das verlierst du. Aha. Also ich glaube, das ist das Einzige, was sicher ist. ja, du hast letztes Mal auch recht. Irgendwas haben wir getippt, du hast letztes Mal auch recht gehabt mit News. Ja, man muss einfach sagen, dass die Gerüchte neue Watch oder so im Laufe der Jahre einfach viel zuverlässiger geworden sind und du jetzt mittlerweile davon ausgehen kannst, wie sicher sich die Rumor-Seiten sind. Ja, also auch aus persönlicher, ich glaube, ich habe es hier auch schon mal so angedeutet, aus persönlichen Gesprächen mit anderen Entwicklern kann ich auch sagen, dass es da Indizien für gibt. Kann man dann da Spiele für programmieren, für die OLED-Leiste? So Pac-Man. Ja, also, heißt nach rechts. Heißen soll das ja Magic Toolbar, habe ich jetzt gelesen. Oh. Ja, das ist irgendwie seit heute das neue Ding, weil irgendwie die Trademark-Filings, die jetzt seit heute public sind, darauf hindeuten. Vorher war ja irgendwie Control Strip als Name irgendwie im Gespräch, aber Magic Toolbar ist jetzt scheinbar zusammenpassend mit dem Rest Magic-Zeugs. Scheinbar. Ich freue mich schon, wenn man die dann laden muss über USB. Stimmt. Hin und wieder musst du die Toolbar rauspopeln und dann nein, genau. Du kannst die Toolbar einzeln mitnehmen und dann von unterwegs dein MacBook steuern. Ja. Oder du kannst sie als Armband für deine Apple Watch benutzen. Genau. Scheinbar die Toolbar. Ja, ich bin gespannt, ob das nur Gimmick sein wird oder ob das mal wieder ein Feature ist, was ich gern benutze. Ich kann bloß wiederholen, ich benutze Bild in Bild jetzt zum Beispiel von macOS Sierra täglich. Eigentlich dauernd. Mhm. Ja. Ja, ich nicht so wirklich. Aber das liegt halt daran, dass ich wenig Content konsumiere, der da reinpasst in Bild im Bild. Mhm. Auf dem Mac, während ich irgendwie andere Dinge mache. Ja, das war nicht nämlich ganz lustig. Also ich habe es hauptsächlich für die Election Coverage benutzt. Hm. Und für die Livestreams, und das finde ich so als Hinweis so nebenbei, ich war sehr verblüfft, wie viel man auf YouTube live sehen kann. Ja, ja. Ja. Also kann man auch mal einfach suchen nach. Ja, also die Debatten konnte man sowohl auf Twitter als auch auf YouTube live streamen. Mhm. Ja, nun gut, aber so insgesamt die Welt, und damit meine ich im Wesentlichen halt die Hardcore Apple Fanatiker lechzen nach neuen MacBooks, und die wird es dann wohl auch geben. Gerüchte halber wohl 3 Geräte, was dafür spricht, dass ein MacBook Air irgendwie discontinued wird, wahrscheinlich das 11 Zoll. Aber mal gucken, wo da die Reise hingeht. In 2 Wochen hört man hier mehr, und in einer Woche, kurz nachdem wir diesen Podcast aufnehmen, weiß man auch mehr. Gut. Als nächstes habe ich auf der Liste PlayStation VR. Wer hat denn außer mir noch PlayStation VR gespielt? Ach, was du denn? Hast PlayStation die VR gespielt. Aga hat gedrängt. Wir sollen die jetzt holen, und sie ist ja seit 13. Oktober verfügbar. Mhm. Ich dachte dann, ja, okay, 13. Oktober heißt, man kann sie halt jetzt vorbestellen, dann kommt die in 5 Monaten. Mhm. Aber nein, wir sind einfach zum Mediamarkt gelatscht, und da gab es noch ein Vorführmodell, was man einfach mitnehmen konnte. Ja, war das dann wenigstens günstiger? Das war 10 Euro günstiger. Wow. Ja, ich glaube auch, dass dieses Vorführmodell nie zum Vorführen benutzt wurde, weil die ja gerade erst rausgekommen ist. Das macht Sinn, ja. Also es war irgendwie sehr strange, dass sie, ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, okay, wir kriegen die nächste Charge eh erst in 2 Monaten. Ja. Brauchen wir jetzt nicht das Vorführmodell hinstellen. irgendwie so. Was ich nicht wusste, wir wurden aber freundlicherweise aufgeklärt, ist, dass man die PlayStation-Kamera auf jeden Fall braucht. Ja. Die mussten wir dann extra kaufen, die war aber nicht so teuer, 60 Euro oder so. Ohne optional, die geht's nicht. Optional dazu noch 2 Move-Controller. Die haben wir jetzt übers Internet bestellt, weil die waren aus. Ja. Ja. Sind heute auch angekommen. Ich habe noch keine Erfahrung damit gesammelt. Warum man die Kamera braucht, merkt man dann schnell, wenn man die Brille aufgesetzt hat. Die fängt dann nämlich an zu leuchten. Und man sieht schon sehr, sehr lustig damit aus. Irgendwie so eine Mischung aus Tron und Daft Punk. Mhm. Das ist wahr, das ist echt abgefahren. Und ich nehme an, dass dieses Leuchtpattern auf dem Bildschirm eben dann der Kamera sagt, wo ist mein Kopf? Ja. Ja. Wie kamst du denn dazu? Du hast jetzt auch eine, oder? Nein, ich habe keine. Das wäre dann doch ein bisschen viel VR-Brillen hier zu Hause. Ich habe schon die Oculus hier rumstehen. Ich war bei Dennis Kogel, den man auch von Fritz als Game-Checker kennt. Und der hat eine PlayStation VR, und ich habe ihm irgendwie die Tage geholfen, ein kleines Video zu drehen, und deswegen haben wir ein bisschen PlayStation VR gespielt. Wie war denn dein Eindruck? Mein Eindruck war eigentlich durchwegs positiv. Ich meine, man sieht jetzt nicht so viel davon, dass die Auflösung schlechter ist als bei der Oculus. Also wenn man es weiß, dann weiß man es und dann sieht man es auch. Ich glaube aber, wenn man da frisch an die Materie rangeht, dann macht das irgendwie für den 0815 Spieler und die Spielerin wenig Unterschied. Ich war wegen der Auflösung war ich sehr überrascht. Mhm. Irgendwie hat sich bei mir die Oculus Developer Version 1 eingebrannt. Und die war halt noch von der Auflösung. Halt alles gut. Ja, und die war halt in der Auflösung noch so, dass es wirklich gestört hat. Mhm. Das Raster. Und bei der PlayStation war das nicht der Fall. Das hat mich nicht gestört. Man merkt, dass die Auflösung jetzt nicht so super toll ist. Mhm. Halt so wie früher Bildschirme waren. Computerbildschirme. Vor Retina. Ja. So gefühlt. Genau. Und da war ich eigentlich positiv überrascht, wie gut das ist. Das Sichtfeld ist halt nicht sehr breit, habe ich das Gefühl. Ja, also du hast halt eher das Gefühl, ein bisschen dahinter zu sitzen, als richtig drin zu sitzen. Also das ist das Gesichtsfeld im Zweifel, denke ich. Was ich aber echt beeindruckend finde an der PSVR ist, was für Titel sie zum Launch schon haben. Also die Spiele, die sie am ersten Tag tatsächlich im Store hatten, da sind so viele interessante Sachen bei und spannende Sachen bei. Da stinkt gerade die Launch Experience bei der Oculus so ein bisschen ab dagegen. Oh, interessant. Also es gab ja auch eine CD dabei mit so Demo-Titeln. Mhm. Die fand ich recht enttäuschend. Ach echt? Ja. Okay. Also welche Titel da drauf waren. Und noch viel mehr als welche Titel drauf waren, fand ich enttäuschend, wie diese CD aufgebaut ist. Du kommst dann wie bei der Oculus in so eine Galerie, wo du dann verschiedene Titel auswählen kannst. Und dann spielst du die, die sind alle sehr, sehr kurz. Und nach dem Spielen kannst du auf Kaufen drücken. Ja. Und eigentlich sonst nichts. Ja, aber das eigentlich dann musst Problem du die, ist. Dann musst du die App abschießen und neu starten, wenn du einen anderen Titel ausprobieren. Genau, und die App lädt halt auch sehr lange. Also das unglaublich ist so ein bisschen lang, ja. Das wirkt sehr mit heißer Nadel gestrickt, diese Demo-Disc. Aber hast du Super Hypercube gespielt zum Beispiel? Das eins war meiner, nicht drauf. Das ist doch auf der Demo-Disc drauf, dachte ich. Das war ist zumindest auf unserer Demo-Disc. Das wäre noch gar nicht erschienen. Doch, das ist schon... Das war zum Launch schon. Ich habe jetzt bloß die letzten Tage immer noch 8 Tage bis Super Hypercube. Naja, aber das ist schon. Und das ist jetzt eine Woche her, ja. Okay, nee. Irgendwann ist es dann weggegangen. Das dann war ein Tag bis Super Hypercube. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht die Demo-CD und noch ein Demo gibt. Das war auch sehr verwirrend. Wir haben bloß die Demo-CD angeguckt und das andere Demo, ich weiß nicht, ob es ein anderes ist, vielleicht ist da Super Hypercube dabei, ich habe es jedenfalls nicht gefunden. Also ich weiß jetzt nicht genau, welche Demo-CD Dennis hatte, aber es wirkte schon wie die normale und da war, glaube ich, Super Hypercube drauf. Aber kann sein, dass es da zwei unterschiedliche gibt. Naja, auf jeden Fall Super Hypercube, große Empfehlung und funktioniert auch sehr großartig mit diesem Setup. Thumper war sehr, habe ich angespielt, das war sehr cool. Das ist so ein, so eine Mischung aus Guitar Hero und irgendwie eine Strecke langfahren mit einem komischen Metallkäfer. Also es ist ein Musikspiel sozusagen, bei dem du auf Reize reagierst und Knöpfe drückst. Aber dadurch, dass du die Brille auf hast und halt irgendwie so richtig da drin bist, hat das einen viel meditativeren Effekt als einfach nur Guitar Hero Gitarre Dingsen. Und du kannst halt dadurch, dass es VR ist, auch viel besser abschätzen, wo ist diese Note, die jetzt gerade auf dich zukommt, in Relation zu dir. Und das macht es schon sehr viel einfacher. Also das war eine sehr schöne Erfahrung. Und was halt echt großartig ist, und ich glaube, das ist auf der Demo-CD drauf, ist Arkham VR, also der Batman-Titel. Dann ist es tatsächlich eine andere CD. Okay. Oder ein andere Demo-Suit. Ah, okay. Weil das habe ich auch nicht gesehen. Ja, aber das ist echt super. Also was mich überrascht hatte, war das Bound. Über das hatten wir vor ein paar Folgen mal gesprochen, als VR-Titel auch da ist. Und da hat sich PlayStation oder Sony eine Scheibe von Apple abgeschnitten, nämlich es ist fast unmöglich rauszukriegen, welche meiner Spiele sind denn jetzt auch VR-Spiele, wenn die so hybrid sind. Ne? Ich habe da nicht einfach so einen Reiter, wo ich sagen kann, hey, jetzt zeig mir mal alle aus meiner Bibliothek an, die auch VR können. Ja. Vielleicht gibt's ihn, ich habe ihn noch nicht gefunden zumindest, sondern da musste ich dann halt im Shop suchen, ob vielleicht zufällig ein Spiel jetzt dabei ist, was ich auch habe. Und bin dann jetzt bislang bloß über Bound gestolpert. Ich meine, ich hätte so gerne The Witness und Journey gehabt. So gerne für VR, aber die gibt's ja beide nicht für VR. Was mir aufgefallen ist, ich habe wenig dieses Tiefengefühl, oh, ich stehe jetzt auf einer Plattform und es geht ganz tief runter. Aber auf der anderen Seite so ein Präsenzgefühl, gerade wenn, also bei Bound, wenn du da direkt vor dem Charakter stehst und der schaut einen an, das ist schon irgendwie crazy. Aha. Ja, als würdest du halt vor einer Person stehen. Dann haben wir noch ein anderes Demo gespielt, wo du, das ist eher so ein Adventure, und da sind dann die ganzen Figuren total klein und das sieht aus wie so eine Spielzeugwelt. Und dann kann man sich halt bücken und sich so die Figur angucken, als wäre sie auf dem Tisch. Also gerade so für dieses Verniedlichende funktioniert das PlayStation VR sehr gut, was ich interessant fand. Ja. Was zum Beispiel für mich ziemlich leidenschaftslos war, war dieses eine Rennspiel, was es da gab. Ja, das ist halt jetzt in 3D, aber also ich bin mir noch unsicher, wo das PlayStation VR am besten funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall spannend. Die Brille sitzt bequem, man kann sie relativ leicht aufsetzen. Die Kabel sind interessanterweise gar nicht so im Weg. Das haben sie meines Erachtens ganz gut gelöst. Ja, wobei, also man muss schon sagen, hübsch ist das nicht, wenn du es dann aufgebaut hast und irgendwie, also es sind, man muss unglaublich viel zusammenstecken erstmal. Ja. Also es sind halt ungelogen, glaube ich, 7 Kabel, eine extra Box. Ja. Also wer irgendwie drauf steht, dass unter seinem Fernseher oder sonstigen Bildanzeigegerät irgendwie Ordnung ist, der hat sich vielleicht so ein bisschen herausgefordert mit diesem Gerät. Das unterschreibe ich auf jeden Fall. Es sieht total lustig aus, wenn jemand anderes die Brille auf hat. Man kann sich dann auch trotzdem daneben setzen und einfach zugucken. Es ist dann einfach eine ganz normale 2D-Anzeige aus dem Blickwinkel der Person, die spielt. Wo wir noch über das Headset reden, das Headset ist eins der wenigen, die DUT-kompatibel sind. Ja, stimmt. Also, das kann ich so nicht bestätigen. Kannst du? Okay. Du meinst, die anderen sind auch DUT-kompatibel oder das ist nicht DUT-kompatibel? Das ist nicht DUT-kompatibel. Also nicht mit meinem DUT, so wie ich ihn trage. Weil der Bügel geht ja auch über den Hinterkopf hinten runter und ich muss die Haare aufmachen dafür. Ja, da musst du dir mal bei Aga Tipps holen, wie du deinen... Nee, Aga hat den sehr DUT weit oben. Aha, okay. So. Und ich habe halt mehr so hinten zusammengebundene Haare. Und das ist blöd, weil du schiebst eben den hinteren Bügel nach unten, genau. Ja. Also Pferdeschwanz, Oculus Rift, DUT, PlayStation VR. Das ist unsere Kauf... Pferdeschwanz auch nur mit Einschränkungen bei der PlayStation VR, bei der Oculus, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja. Es ist immer, VR ist immer Kontaktlinsen und Haare auf. Jetzt wissen wir es nicht, wie es bei der Vive ist. Ja, ich glaube nicht besser. Jetzt schaut mich nicht so an. Kann das nicht. Aber ich muss insgesamt sagen, es ist ja... Also dafür, was man sich vor ein paar Jahren noch so vorgestellt hat, eigentlich fast ein Schnäppchen, die PlayStation VR. Und ich würde schon sagen, dass es sich lohnt. Ja. Also die kostet so viel, wie die PlayStation an sich schon kostet, aber... Ja. Nochmal 400 Steine. Ich glaube halt nicht, dass es schon ein Produkt ist, das wirklich im Mainstream angekommen ist. Ja, also es ist halt so. Ja, aber also vom Preis her und von der Handhabbarkeit, muss ich sagen, wirkt es aber schon wie ein Mainstream-Produkt. Ja, aber es ist halt, also ich frage mich wirklich, wie viele nicht-Hardcore-Gadget-Nerds sich so ein Ding zu Hause hinstellen. In dem Maße und mit so viel extra Zeug und Kabeln und Kram. Und du hast bei dem Ding wahrscheinlich keine gute Marge. Also wenn du jetzt so eine Lightgun nimmst, dann baust du die super billig aus Plastik und einer Kamera, also damals, als es noch Röhrenfernseher gab, und verkaufst sie für 60 €. Ja. Das kaufen wenige, aber du verdienst an jedem einzelnen Ding ganz viel. Die PlayStation VR, die hat so einen, also ich finde, für die Technik, die da drin ist, ist das eigentlich ein Kampfpreis, weil du hast ein Display, du hast diese ganzen Sensoren, Gedöns, Monster und Peripherie. Ja klar, also ich denke, Sony will da natürlich auch den Markt erschließen mit. So. Mhm. Und das ist halt die Frage, ob das klappt mit dieser Generation schon oder ob das diese Generation noch ein Verlust ist. Wahrscheinlich ist es ein Verlust. Ich glaube allerdings, dass die PlayStation VR von den drei Brillen die ist, die halt am ehesten so ein Plug-and-Play-Gefühl hat. Natürlich. Ja, die also am ehesten so in den Massenmarkt reingehen kann. Ja. Und sowohl was Preis als auch Aufbau und alles andere angeht, klar. Ja. Und dafür ist er halt wirklich schon relativ gut. Natürlich werden wir lachen in 2 Jahren über die bescheuerte Auflösung von dem Teil und so weiter. Aber ich würde sagen, es erschließt eine größere Gruppe, als ich erst erwartet habe. Mhm. Ja, das kann man unterschreiben. Und wusstest du übrigens, The Witness kann man auf PC irgendwie mit einer Kommandozeile so umstellen, da geht dann VR. Ah, okay. Und dann kann man mit dem Kopf die Sachen nachfahren. Naja, das Witzige bei The Witness finde ich, ich fände es toll, wenn sie den Modus einfach trotzdem einbauen. Und zwar nicht für Leute, die dieses Spiel zum ersten Mal spielen, sondern weil ich einfach super Bock hätte, mal durch diese Welt durchzulaufen in 3D und mir das nochmal anzugucken. Nicht um es zu spielen. Also dafür eignet sich das Spiel einfach nicht richtig. Ja, ja. Und ja, bei Journey wäre es einfach, also bei Journey kann ich mir einfach vorstellen, dass das dieses emotionale Erlebnis nochmal auf eine ganz andere Ebene bringt. Ach, da wollte ich noch sagen, bei Bound haben sie das ganz interessant gelöst, so eine Lösung gegen Motion Sickness. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich sie gut finde, aber sie funktioniert. Und zwar hast du immer eine statische Kamera. Ja. Und wenn du den rechten Stick bewegst, dann springst du mit der Kamera wieder näher an den Charakter dran. Oh. Du hast es also selber unter Kontrolle. Auf der einen Seite ist es super gut, weil du so gar nicht das Gefühl hast, ich verliere mich jetzt hier im Raum und so weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nervig. Weil der Charakter läuft halt dauernd aus der Szene raus und du musst ihm dann immer wieder nachfolgen. Mhm. Ich fand bloß den Ansatz ganz spannend, wie sie es gemacht haben. Ja, also ich bin definitiv... Alles noch in den Kinderschuhen. Ja, aber ich bin beeindruckt von den Titeln, die sie schon am Start haben. Mhm. Da kann man aus PC-VR-Sicht teilweise nur... Ist das immer noch so, oder... Naja, es gibt halt andere Titel, aber so die Titel, die ich gerade toll finde, die gibt's momentan exklusiv für PlayStation. Aber das ändert sich im Zweifel auch wieder. Also das ist ja diese Timed-Exclusive-Geschichte greift hier auch um sich. Das Gute an VR ist halt, oder an PlayStation VR ist, dass du und ich weiß, ich komme jetzt da auf dünnes Eis mit diesem setz doch einfach den iPad-Haken, dann hast du die portiert Gebiet, aber man kann mit relativ wenig Aufwand ein Spiel, das 3D ist, auf so ein VR-Gerät bringen, weil du einfach dir eine zweite Kamera dazu rechnest und der rechnet halt dann nicht für einen Bildschirm, sondern für zwei Bildschirme und die zwei Kameras sind ein bisschen weit auseinander, so links, rechts, wie deine Augen. Diese Viewports kriegst du auf deine Augen und dann bist du schon sehr, sehr weit. Das heißt, ich hätte jetzt gesagt, dann geht die Arbeit erst richtig los. Das würde ich sofort unterstreichen. Ich weiß nicht, also ich glaube, man kommt schon, ich meine, außer man macht jetzt irgendwelche Secret-Schweinereien, die man dann nicht so easy auf zwei Kameras kriegt. Wer also macht erst, das denn? Erstens alle machen Secret-Schweinereien. Ach. Also bei Journey wüsste ich sogar, wo die Probleme liegen. Zweitens ist es natürlich wie bewege ich mich im Raum? Wie ist die Interaktion? Und das ist das viel schwierigere Ding. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass viele Spiele so eine Art Panorama-Modus einbauen, der gar nicht zum Spielen gedacht ist, sondern einfach ein bisschen die Welt genießen in 3D, weil ich glaube, das ist schon ein Wert an sich. Ja. Und gerade Spiele, die ich schon mal durchgespielt habe, auch jetzt zum Beispiel Virginia fände ich spannend, dass in 3D, und da wäre es jetzt echt kein großes Problem wahrscheinlich, obwohl da auch wieder viel getäuscht wird. Naja, ja. Ja. Also diese Möglichkeit, einfach reinzugucken, wäre schön. Ich habe übrigens noch einen Pro-Tipp für dich, Marcel, als PlayStation VR-Besitzer. Du kannst an diese Brille tatsächlich auch andere Geräte anschließen, weil es ja HDMI und die werden dann so in einer Kinoansicht quasi angezeigt. Also da sitzt du dann vor einem virtuellen Screen. Ja, die Kinoansicht fand ich auch ganz interessant. Du brauchst keinen Fernseher mehr. Genau. Da hätte ich auch gerne Optionen gehabt. Also Kinoansicht, weiß ich nicht, wenn du ein 2D-Spiel aufmachst, dann zeigt er das halt an, als würdest du vor einer Leinwand sitzen. Genau. Da hätte ich auch gerne so einen Zoom gehabt, dass ich dann in der Leinwand mehr oder weniger sitze. Da musst du dich näher an die Kamera ranbewegen. Also eigentlich so ein IMAX-Modus. Ja. Yes. Ja. Ja, aber insgesamt ist es überraschend gut, aber irgendwie auch noch verbesserungsfähig. Um es mal irgendwie diplomatisch zu sagen. Ja, aber also ich frage mich, was jetzt Microsoft macht. Weil das ist alles so ein bisschen komisch, ja. Also die haben ja diese Kooperation mit Oculus irgendwie zumindest mal angekündigt. Da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Weil das, also ich glaube jetzt im Konsolenstreit ist das halt schon. Weiß ich nicht, wenn ich mich entscheiden soll, kaufe ich die Konsole oder die Konsole und die eine kann halt auch noch VR, vielleicht will ich das jetzt noch gar nicht, aber hab die Möglichkeit dann halt später noch VR. Ja. Das ist so die Illusion von zukunftssicher, was bei Konsolen ja sowieso immer so eine Sache ist, aber nun ja. Ja, na gut. Gut, Marcel hat eine PlayStation VR gekauft, dafür kauft Disney Twitter jetzt doch nicht und auch Salesforce nicht und jemand von euch beiden wahrscheinlich Tobi, wenn ich raten darf, hat einen Artikel dazu verlinkt. Auch nicht. Ja, genau. Ja, Tobi, kaufst du Twitter? Oh, es gibt ja diese alberne Bewegung, dass die User jetzt Twitter kaufen sollen. Mhm. Ich frage mich, warum das irgendwas besser machen würde, aber das nur am Rande. Ja, ich habe es hauptsächlich drin, weil wir darüber geredet haben, was Disney kauft Twitter. Hm. Ja, Disney scheint U.A. gemerkt zu haben, dass Twitter jetzt gar nicht so family-friendly ist und die ein Harassment-Problem haben und vor allem damit, wie sie damit umgehen oder nicht umgehen, dass die Online-Harassment nicht in den Griff bekommen. Und Twitter und lustigerweise auch Salesforce, die sich auch in bizarren News auch für Twitter interessiert hätten, sind auch abgesprungen. Ich meine, es wird nie explizit so gesagt, aber die Salesforce sagen sie halt so irgendwie, dass ja, die passen irgendwie doch nicht so zu uns. Ja, es gibt zumindest Zeitungsartikel, wo halt Reporter sich auf interne Quellen berufen, wo gesagt wird, tatsächlich dieses Harassment-Ding ist mit einer der größten Gründe, warum da nichts ging. Ja, und es bleibt traurig, weil es gibt ganz viel Augenwischerei, wo sich dann auch namhafte Leute wie Anita Sarkeesian vor den Kahn haben spannen lassen und diese Abuse Prevention Konzil von Twitter da gemacht haben. Mich würde interessieren, ob da schon irgendwas passiert ist. Ja, also die Mühlen bei Twitter malen sehr langsam leider. Ich glaube, da können die Leute, die sich da irgendwie für engagieren und dann irgendwie auch mit Twitter geredet haben, natürlich wenig zu. Ja, das ist komisch. Das ist eine Firma, die gibt es seit, ich glaube, noch nicht 10 Jahren. Dieses Venture-Kapital, ich weiß nicht, ich glaube, Profit machen sie noch keinen. Das ist keine Behörde. Ja. Die Mühlen malen langsam, weil es keiner Sau interessiert. Ja. Also bei BMW der Vorstand weiß und männlich ist, ja okay, das ist halt ein unglaublicher Riesenkonzern. Aber Twitter ist halt, bei Twitter ist meine Enttäuschung noch größer. Ja, und aber das ist, glaube ich, auch, also das ist so eine man verbindet mit Silicon Valley falscherweise, wie ich glaube ich sagen muss, immer so dieses, da sind potenziell progressivere Leute als jetzt im BMW-Vorstand. Mhm. Und ich glaube, das ist halt einfach nicht wahr. So, und ja. Das mag sich Silicon Valley in der Selbstsicht so auf die Fahne schreiben, aber ich glaube, am Ende des Tages ist man da oft genauso, wenn nicht mehr, konservativ. Ich finde die eine interessante Sache an dieser ganzen Twitter-Akquisitions-Doch-nicht-Akquisitionsgeschichte ist, der Börsenwert von Twitter ist runtergegangen und zwar ganz deutlich. Und bis jetzt haben wir immer gesagt, ja, das interessiert sie nicht, weil es kann ihnen ja wurscht sein, die Leute nehmen trotzdem Twitter her. Ja. Und es gibt viele Leute, die gesagt haben, dass, also die schon lange sagen, dass gerade Twitter von der Arbeit von Minderheiten profitiert und davon, dass Minderheiten ganz viel twittern und so ihre Subcommunities pflegen in Twitter. Vergleichen das auf gewisser Weise mit Ausbeutung, weil im Gegenzug Twitter nichts dafür tut, dass die sich besonders sicher fühlen können. Und ich finde es interessant zu sehen, dass das jetzt mal so tatsächliche finanzielle Auswirkungen hat. Ich meine, natürlich in der theoretischen Fantasiewelt von börsennotierten Unternehmen und so und tatsächlich Geld hat ja keiner verloren, der nicht Aktien verkaufen musste. Aber es ist trotzdem so ein bisschen mehr in die Realität von finanzieller Schaden dadurch, dass Twitter das nicht auf die Reihe kriegt, gekommen. Ganz unabhängig davon, ob jetzt das die Wahrheit TM ist, macht so eine Story in der New York Times oder wo auch immer ich das gelesen habe, Washington Post, weiß ich nicht mehr, wo halt drin steht, Twitter hat ein Harassment-Problem und deswegen kauft's keiner, halt finanziellen Druck, das Harassment-Problem zu lösen, um verkaufbar zu sein. Weil ansonsten halt der Eindruck bei Aktionären und Interessenten entsteht, dass das der Grund ist, warum man das nicht kaufen will. Insofern, ja, vielleicht bringt's ja tatsächlich was. dass das jetzt nicht geklappt hat und das, ja, mal sehen. Bleibt zu hoffen, ja. Gut, wo wir bei unerfreulichen Dingen sind, wollte ich noch kurz einen kurzen Rant anhängen. Ich beschäftige mich gerade damit, Lost Cities irgendwie wieder so fit zu kriegen, dass man es auf iOS 10 auch gegen Freunde spielen kann. Wir erinnern uns, Apple hat in einer für mich immer noch nicht ganz nachvollziehbaren Entscheidung gesagt, ja, dieses Game Center, wir wollen diese App da weghaben und deswegen streichen wir den ganzen Game Center-Freunde-Mechanismus. Game Center an sich ist aber immer noch da. Wir verstecken es nur gut, dass möglichst viel Support-Mails generiert werden bei irgendwelchen Leuten. Nun ja, aber so die Entscheidung zu sagen, hier Game Center-Freunde sind jetzt nicht mehr, sind deprecated sozusagen und du kannst einen neuen machen. Deine Game Center-Freunde sind alle deprecated. Ja, deine Freundschaften sind deprecated. Genau, du kannst keine neuen machen und nur wenn du irgendwie mit alten Betriebssystemen schon Freunde gemacht hast, kannst du die behalten. Gut, das führt jetzt dazu, dass du halt irgendwie in alten Apps eben nicht mehr gegen Freunde spielen kannst, weil du lädst die runter und die Apps gehen davon aus, dass du die Freunde machst mit Game Center und Game Center gibt's halt nicht mehr, um Freunde zu machen. So, jetzt ist der offizielle Weg von Apple, dass man da den offiziellen GK Game Matchmaker View Controller benutzt, der super hässlich ist und kreiselig. Deswegen haben wir den nirgendwo benutzt und immer unsere Custom-Controller benutzt, die halt nicht kreislich und hässlich sind. Mhm. Das ist so der erste große Fallstrick. Ja, du hast ja das Problem, wenn du damals viel Arbeit investiert hast, um Custom UI zu machen, fällst du einfach schon mal hinten runter, weil ja, supporten wir da nicht mehr. Gut, das könnte man jetzt noch verstehen. Habe ich also mal geguckt, wie ist das denn so, wenn man diese nicht Custom, sondern Standard UI benutzt? Und die Experience ist halt irgendwie auch katastrophal, muss man ganz ehrlich sagen. Weil es funktioniert halt genau für den einen Fall, dass beide Geräte iOS 10 installiert haben und beide Geräte das Spiel installiert haben. Alles, was sonst noch passieren kann, ist in keinem Fall irgendwie abgefangen. Also wenn ich zum Beispiel so eine Message-Einladung, und das läuft dann über Messages, wenn ich diesen Controller durchklicke, das haben sie so reingepatcht, wenn ich diese Message-Einladung an ein iOS 9-Gerät schicke, dann kriegt er einfach einen non-deskriptiven iCloud-Link, wo dann iCloud.com-Zeichenmüll irgendwie plötzlich dasteht. Wenn er den anklickt, dann geht er in Safari auf und Safari zeigt einen Screen an, der irgendwie auch in seiner Nicht-Beschreibung irgendwie faszinierend ist. Es ist irgendwie so dieser klassische iCloud.com Farbverlauf-Hintergrund. Es ist ein Icon, das nur eine Wolke zeigt, also noch nicht mal dein Spiele-Icon oder irgendwas. Es heißt Untitled, steht dann da drunter. Und dann steht Martin Pittenauer shared this item. So. Also du weißt nicht mal, was war die Intention, du? Und du hast nicht mal das wäre jetzt eine Spieleeinladung gewesen. Das ist einfach nur Untitled, Wolke und Martin Pittenauer shared das Icon. Und das passiert dann nichts mehr. Das ist einfach nur diese Webseite und du kannst auf diese Webseite nichts tun. So. Geil. Also das funktioniert dann auch nicht als Einladung, oder? Nein, doch? Nein, da ist nichts. Das ist einfach nur dieses absurde Ding und du kannst es nicht anklicken und es passiert nichts und du weißt nicht, was eigentlich passiert ist gerade als iOS 9 Anwender. Ja, bei Apple hat halt keiner iOS 9. Ja, das könnte man jetzt noch sagen, ja. iOS 9 gibt's halt nicht mehr bei Apple. Wenn du jetzt allerdings den Fall hast, dass dein Spiel nicht auf allen Geräten in dieser Welt installiert ist und tatsächlich jemand die Audacity hat, irgendwie eine Einladung an jemanden zu schicken, der dein Spiel nicht installiert hat, dann hast du folgenden Fall. Du bekommst nämlich dieses schöne, hat dich zu einem Spiel eingeladen, da wo dann dieses Game Center-Icon irgendwie Bildschirmfüllen in der iMessage drin ist und ganz klein oben die 16:16 Pixel Repräsentation von deinem Game-Icon drin ist. Und wenn du das anklickst, dann geht Game Center Settings auf. Und es passiert nichts mehr. Geil. Ja. Kein Hinweis von, du kannst diese App im App Store runterladen, nichts. Einfach nur Game Center Settings. Also man hat wirklich den Eindruck, so es wurde minimal Aufwand betrieben, um zu sagen zu können, ja nee, die alten Sachen funktionieren noch, aber so in Realität ist die Experience halt echt schlimm. Hei, hei, hei. Nun ja, wir wollen ja nicht in den kompletten Apple Rant Podcast Modus verfallen. Insofern soll es das dann auch gewesen sein. Aber, ja, es ist einfach, es ist echt schwer, irgendwie Software zu pflegen auf iOS. Ja, und also es gibt einfach genug Leute, die nicht updaten und nicht updaten wollen. Ja. Aus den diversesten Gründen. Und ich habe auch das Gefühl, es werden mehr. Also wenn ich so meine Support-Mails angucke, ich habe immer wieder Leute, die sagen, nee, ich update nicht auf iOS 10, das ist mir zu viel Stress. Und dann bleibe ich halt auch auf WatchOS 2, weil kann ich ja dann auch nicht updaten. Ja. Ja. Nun ja. Seufz. Gerade in diesem Moment, wo wir das aufnehmen, in 2 Minuten, wird Nintendo das NX vorstellen. Es wird zumindest ein 3 Minuten langes Video rauskommen, dass das NX wohl näher beschreibt. Wir wissen noch nichts. Ihr könnt jetzt mal googeln, dann wisst ihr mehr und nächste Woche reden wir drüber. Wir wissen nichts. Genau. Wir wissen allerdings, was wir konsumiert haben diese Woche und da kommen wir dann auch gleich zum Londoner U-Bahn-Thema der Sendung wieder. Nämlich das großartige Mini-Metro ist jetzt auch für iOS verfügbar. Finally. Ja. Also wenn ich das richtig verstanden habe, war es auch schon seit Ewigkeit für iOS angepriesen. Ja. Dann war es aber ungefähr ein Jahr lang in Early Access auf Steam. Mhm. Und im Grunde merkt man dem Spiel schon an, dass es auch für einen Touch optimiert ist. Ja. Ich war zuerst sehr skeptisch, dass es auch auf dem iPhone spielbar ist. Ist es aber ganz gut. Manchmal muss man aber auch reinzoomen, damit man nicht das Falsche antippt. Auf der anderen Seite ganz großen Respekt, wie gut es dann doch funktioniert. Also wenn du nicht gerade eine Bahn an der gleichen Stelle stehen hast, wo auch eine Haltestelle ist und so, dann wird's hakelig. Aber dafür, wie viel Informationen auf dieser kleinen Karte eigentlich zusammenkommen, ist die Heuristik meistens richtig und das ist eine erstaunliche Leistung. Ansonsten ist das Spiel eigentlich fast das gleiche wie auf Steam. Ja. Kostet $5 im iOS Store, gibt's auch für Android. Ja, um kurz zu beschreiben, was passiert dann tatsächlich auch, wo wir jetzt alle anderen Parameter geklärt haben. Du hast quasi eine leere Landkarte sozusagen, ein leerer U-Bahn-Plan und langsam poppen dann so Stationen, also kleine Kreise oder Dreiecke oder Vierecke hoch. Und dein Job ist quasi, diese Stationen mit U-Bahn-Linien zu verbinden. Du bist begrenzt in wie viele Eisenbahnen du auf diese Linien setzen kannst und wie viele Linien du bauen kannst und wie viele Tunnel du und über oder unter, Tunnel baut man meistens unter, Flüsse bauen kannst. Dadurch bist du halt so ein bisschen angehalten, nicht irgendwie alles mit allem zu verbinden. Gleichzeitig musst du aber halt auch gucken, dass an den Stationen kein Stau entsteht und irgendwie plötzlich deine U-Bahn-Station so überlaufen ist, dass sie dicht gemacht werden muss, was dann Game Over bedeutet. Also so ein bisschen eine Optimierung von Flow, weil die kleinen, da kommen so kleine Männchen, die wollen dann von Kreis nach Viereck fahren. Und da muss man halt irgendwie gucken, dass man die Linien so optimiert, dass die hochfrequentierten Stellen halt gut Kapazität haben. Genau. Ja, ein iOS-Titel ist abgehakt. Es kommt noch ein zweiter diese Woche, nämlich das großartige, muss ich auch sagen, Really Bad Chess. Das ist ein Spiel für Leute, die Schach eigentlich ganz okay, ganz cool finden, aber total scheiße sind im Schach, so wie ich. Was das Spiel ist, ist eigentlich total simpel erklärt, nämlich es ist Schach mit unterschiedlichen Figuren. Also du hast nicht dieses Standardset an Figuren, das man beim Schach hat, sondern du hast mal plötzlich 5 Türme und 3 Springer und 4 Damen und 2 Läufer. Zwei Läufer ist jetzt nicht unüblich, aber ja, ihr get the idea, um mal komplett ins Englische zu verfallen. Also du kriegst unsymmetrisch viele Spielefiguren im Vergleich zu deinem Computergegner. Also du hast meinetwegen 3 Damen und er hat nur 2. Und ja, das macht tierisch Spaß, dann sich da so schnelle Schachpartien zu liefern. Vor allem, weil man halt auch mal gewinnt, auch wenn man schlecht ist. Ja. Und das es hat ein sehr schönes Ranked-Game-System, wo du halt irgendwie anfängst mit, du bist total overpowered im Vergleich zum Computergegner, und je weiter du dann gewinnst und aufsteigst im Rank, desto mehr gleicht sich's dann an und desto weniger Unterschied ist, wie viele Figuren die jeweils haben. Und ja, es macht Spaß, es ist schön, also es hat sowas von diesen Schachrätseln auf der letzten Seite in irgendwelchen Magazinen, nur halt irgendwie cool. Das Witzige dabei ist, dass der Computergegner immer gleich stark spielt. Das einzige Balancing ist halt, wenn du schlechter eingestuft bist, kriegst du bessere Steine, ja. Figuren. Das ist halt sehr lustig. Und es ist so ein bisschen, Dom hat mir das mal erzählt, Dom hat früher Schach gespielt und er hat gemeint, Schachspielen hat eigentlich ganz wenig nur mit Denken zu tun. Du lernst halt ganz viele Muster auswendig. Ja. Du lernst die Standarderöffnungen und du weißt halt, was wann wie an Mustern sein kann, und du kennst die Antworten drauf. Und ich fand Schach immer zu kompliziert, und ich habe es nie wirklich gut gekonnt und habe immer gegen Leute verloren, die halt so schon ganz viel Übung haben und einfach diese ganzen Situationen schon 100-mal gesehen haben. Und jetzt das Ganze so ein bisschen super trashig und ohne Erwartungen gegen einen Computer nochmal neu auflegen zu können, ist schon lustig. Ja. Definitiv eine große Empfehlung. Ladet euch das runter. Großartiges Ding. Womit wir am Ende der Sendung sind, und ich kann noch kurz die Nintendo-Nachrichten schnell nachreichen, ohne das jetzt großartig bewerten zu können. Das neue System heißt Nintendo Switch. Und es ist tatsächlich so ein Handheld-Konsolen-Hybrid. Also man kann irgendwie das Ding komplett mitnehmen, und das ist ein Display dran. So ein bisschen wie der Wii-Controller, nur dass alles im Wii-Controller drin ist wohl. Ja, man kann es aber auch an den Fernseher anschließen. Und es sieht ganz lustig aus. Aber mehr dazu nächste Woche, wenn wir tatsächlich auch mal alles angeguckt haben und nicht nur kurz über das YouTube-Video drüber gescrollt haben. Gut, damit, wie gesagt, Ende der Agenda. Und wir wünschen euch eine schöne Restwoche und hören euch nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss. Servus. Bis dann. About it being rigged. I'll tell you at the time. I'll keep you in suspense. Go, nasty woman. Nasty. Who does that? Go, nasty woman. Nasty. Nasty.